We'll be right back. XXL Club Night mit Sven Veit heute Abend. Ich hoffe, es macht noch Spaß bei uns. Kracht gerade richtig hier. Das könnt ihr nachher alles auch im Fernsehen sehen. Ab 2 Uhr im Hessen Fernsehen. Und vorher gibt es auch sogar noch einen kleinen Film. Also, viel Spaß noch. Thank you. DJ Club Night. Ich verabschiede mich heute Abend. Mein Name ist Sven Veth und ich habe eine super Posse hier im Haus. Sag mal, ja! Der vorletzte Track war von Ricardo Villalobos, der letzte von Luciano, meine Aufsteiger des Jahres, alle beide. I love you, vielen Dank und wir machen weiter. We'll be right back.